1. Als Jesus in Bethlehem in Juda war in der Herrschaft König Herods geboren wurde, trafen Magier ausdem Osten in Jerusalem ein. 2. Sie fragten nach dem neugeborenen König der Juden, sie seinen Stern im Osten gesehen hatten und gekommen waren, im zu huldigen. 3. Als König Herods dies erfuhr, war zutiefst beunruhigt, und mit ihm die gesamte Bevölkerung Jerusalems. 4. Daraufhin versammelte alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volks, von ihnen zu erfahren, wo der Christus geboren werden sollte. 5. Sie antworteten ihm, dass in Bethlehem in Juda geboren wurde, dies durch den Propheten vorausgesagt worden sei. 6. Es steht geschrieben, und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, den ausdier wird ein Herrscher kommen, der mein Volk Israel führen wird. 7. Anschließend rief Herds die Magier heimlich zu sich und erkundigt sich genau nach dem Zeitpunkt, wann der Stern erschienen war. 8. Danach sandte sie nach Bethlehem mit dem Befehl, get und forsch sorgfältig nach dem Kind, sobald es gefunden hat, berichtet es mir, damit auch ich hinchen und im Main erbieten erweisen kann. 9. Nachdem sie den König angehört hatten, brachen sie auf, und sie, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, zog vor ihnen her, bis über dem Ortstehen blieb, wo das Kind war. 10. Als sie den Stern sahen, empfanden sie ein außerordentlich Freude. 11. Sie betreten das Haus, fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, fielen nieder und erwiesen im ihr Ehrerbietung. Anschließend offneten sie ihr Schatzkastchen und überreichten im Geschenk, Gold, Weihrauch und Myrrhe. 12. Sie jedoch im Traum ein göttlich Anweisung erhielten, nicht zu Herds Surak zu kehren, reisten sie auf einem anderen Weg in ihr Heimatland Surak. 13. Nachdem die Magier abgereist waren, erschien ein Engel des Herrn dem Joseph im Traum und sagt, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bisich ist dir sage, denn Herds word das Kind suchen, ist zu toten. 14. Joseph stand daraufhin auf, nahm das Kind und seine Mutter noch in der Nacht und zog sich nach Ägypten zurück. 15. Dort blieb bis zum Tod des Herds, damit sich erfüllt, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. 16. Als Herds erkannte, dass die Magier in getorscht hatten, wurde äußerst zornig. Er sandte Soldaten aus und ließ alle Jungen in Bethlehem und der gesamten Umgebung toten, die Zweijahr alt oder jünger waren, entsprechend der Zeitangabe, die von den Magiern erfahren hat. 17. Damit erfüllt sich, was durch den Propheten Jeremiah gesagt worden war. 18. Ein Stimmwort in Ramah gehört, Lots weinen und klagen. Rau beweint ihr Kinder und wollte sich nicht trosten lassen, weil sie nicht mehr lebten. 19. Nachdem Herds gestorben war, erschien erneut ein Engel des Herrn dem Joseph im Traum in Ägypten. 20. Er sagt, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und kehre in das Land Israel zurück, denn diegenigen, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. 21. Joseph stand daraufhin auf, nahm das Kind und seine Mutter und kehrte in das Land Israel zurück. 22. Als jedoch hört, dass Archelaus nach dem Tod seines Vaters Herds König von Juda geworden war, furchtet er sich, dorthin zu gehen. Aufgrund einer göttlichen Weisung im Traum zog er sich stattdessen in die Region Galilä zurück. 23. Dort ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit sich erfüllt, was durch die Propheten gesagt worden war, a word Nazareth genannt werden.